Pfingsturlaub 2017, Audioansichtskarte Nummer 22. Grüß dich, Hatti. Zuerst das Bild, wo ich mich befinde in Spanien auf einem Campingplatz. Links von mir das Meer, davor Bolzplätze, kleine und große Fußballplätze. Rechts von mir ein Zaun, der den Campingplatz begrenzt und mit hochbewachsenen Hecken und Bambusgräsern und allem Möglichen. Vor mir der Campingplatz mit vielen Wohnwägen, die alle hier vorne am Strand stehen. Dies Jahr gibt es auch ein Audio-Souvenir, das irgendwie zum Podcast passt. Nun ist es bei so einem Personal-Podcast wie den Hörspitzen ganz schwierig, ein spezielles Thema zu finden. Aber gestern musste ich dann auch an dich denken, als in unserer Reihe, wo unsere Mobilhomes stehen, ein Ambulanzwagen vorgefahren ist, begleitet von einem Campingplatz-Mitarbeiter an einem Fahrrad. Und klar haben wir geguckt, was ist da los, konnten das von unserer Terrasse aus sehen. Schien jetzt nicht so dramatisch gewesen zu sein. Ein Mann wurde abgeholt, eine deutsche Familie aus Baden-Württemberg, hat sich von seiner Frau verabschiedet, konnte aber laufen, war jetzt nicht irgendwie sichtbar, verletzt oder irgendwas. Die Ambulanzleute haben auch gar nichts mit ihm gemacht. Es ging wohl hauptsächlich um einen Transport, er ist dann eingestiegen und dann verschwunden. Wir sind jetzt auch nicht neugierig hingerannt und was ist da und so weiter und so fort, haben es eben nur von unserer Terrasse aus vernommen. Und abends war er dann wieder da, kam aber nicht mit dem Ambulanzwagen, ich vermute mal mit dem Taxi irgendwie wieder zurück. Keine Ahnung, was da war. Auf jeden Fall berichtest du ja auch immer wieder von deinem Rettungsdienst, den du ja neben deinem Job ehrenamtlich da nebenher machst. Und muss ich sagen, höchsten Respekt allen denen, die sich da engagieren und die sowas machen wie du. Ja, musste ich an dich denken, Ambulanzwagen im Urlaub, auch im Ausland. Ganz wichtig und schön, dass das so gut funktioniert. Ja denn, blauer Himmel, Sonne, jetzt gibt es gleich Essen, danach ein bisschen schwimmen im Meer. Oh, da wirst du mit dem Finger aufzeigen. Erst ein bisschen verdauen, bevor man schwimmen geht. Ja, werden wir machen. Wird schon passen. Also, mach's gut. Ciao, der Christian.